Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo und dem Marcel. Hallo und dem Martin. Hallo. Wir schreiben die Folge 339, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir stehen ein bisschen unter Zeitdruck, weil der Marcel sein Ladekabel nicht dabei hat und auf dem Aufnahmegerät nur einen halben Akku. Ja. Oh. Und wie schön ist es, dass der Dom nicht da ist, der kann mir mein Hallo nicht kaputt machen. Weil bei drei Leuten geht es nicht, wenn ich in der Mitte bin. Ja, ja. Gut. Gut. Kommen wir zum Zahlenfakt. Und da hast du uns quasi zu meinem Nähmaschinen-Tipp von vor 3 Wochen irgendwie was rausgesucht. Ah, ich dachte, es geht um die Lage in Deutschland. Es geht um Garn, genau. Und zwar Gütermann alles näher, 200 Meter Farbe, 339 ist ein Nachtblau. Ja. Ja. Man könnte jetzt auch sagen, ein näher. Jeansblau. Dunkelblau, wie kommen Sie auf Jeansblau? Jeansblau, ich habe das weiter recherchiert und okay. Andere Hersteller verkaufen das als Jeansblau. Ja, aber unter 339 auch? Ja. Ah, dann ist es wohl die generelle Garnfarbe? Ich glaube, die Garnfarbennummern sind irgendwie, ich will nicht sagen standardisiert, weil das ist dann wahrscheinlich falsch, aber wahrscheinlich interoperabel. Sind die in Deutschland standardisiert. Ja. Und woanders sind das dann andere Nummern. Ja, ja. Ja. In Deutschland standardisiert ist auch Düsseldorf. Nein. wir müssen uns korrigieren vom letzten Mal. Wir haben nämlich behauptet, dass die neuen Siedler, das Computerspiel Die Siedler in der Neuauflage hier in Berlin entstehen würde. Tut es aber gar nicht. Genau. Also Die Siedler entstehen in Düsseldorf. Was in Berlin kommen wird, ist immer noch unklar. Beziehungsweise noch nicht announced. Interesting. Dann hat sich meine Gerüchteküche eben nicht bewahrheitet, ganz entgegen meiner Behauptung vom letzten Mal. Ich dachte, ich hätte den Quatsch behauptet, aber vielleicht haben wir ihn nicht behauptet. Du hast ihn behauptet und ich habe dann zugestimmt mit, ja, das habe ich auch gehört. Ah, verstehe. Ja, ja. Ich habe nochmal ein Interview gehört und die Siedler entstehen. Düsseldorf Bluebleit hat ja 3 Studios, irgendwie Mainz noch. Mainz, also deins und in Mainz. Ihres. Ja. In Mainz. Iris. Nee, die ist kein eigenes Studio. Ja, genau. Errate hatten wir auch schon lange nicht mehr, obwohl wir bestimmt ganz viel Quatsch erzählen, aber gut. Ja, ja. Manchmal merken wir es halt und dann machen wir Erratas. Ja. Erratas, Errata, ja. Erratum, Errata, Erratas. Ja, genau. Das ist der Plus-Plural-Effekt. Ja. Plural. Dann sind wir wieder bei den Farben. Nein, zurück zu den Neuigkeiten. Und zwar haben wir neue Gerüchte. Im Moment gibt es ja nur Gerüchte. Backfrisch. Backfrisch aus dem Gerüchteküchenofen oder so. Und zwar geht es um die neuen iPhones. Und man hat sich noch nicht darauf geeinigt, wie sie jetzt tatsächlich heißen werden. Es gibt so Vorschläge, dass sie iPhone XS heißen sollen. Weil das ja so ein S-Jahr wird potenziell dieses Mal. Und das Problem ist halt nur ein bisschen, wenn man das so geschrieben sieht, dann sieht das aus wie XS. Und dann sind ja auch die Witzchen mit, haha, das ist jetzt größer und ist trotzdem XS irgendwie vorprogrammiert. Ich weiß nicht, ob Apple das wirklich macht. Apple hat sich da noch nie gescheut, in solche Pfützen zu treten. Ha, ja, mal sehen. Ja. Die aktuelle Gerüchtelage, und die stützt sich im Wesentlichen darauf, dass eine französische Radiosendung und deutsche Kontakte bei Mobilfunkanbietern gesagt haben, dass der Event am 12.09. ist und die Vorbestellung dementsprechend am 14.09. Ja, also gute 2 Wochen noch. Von diesem Podcast aus gesehen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Moment, normalerweise ist der Event doch immer am Dienstag und die Vorbestellung am Freitag und dieses Mal wäre dann der Event am Mittwoch und die Vorbestellung am Freitag. Macht aber insofern Sinn, weil Apple nicht zu 9/11 neue iPhones ankündigen will. Auch nicht das iPhone 11. Ja, das wäre dann, genau. Auslieferung ist dann dementsprechend eine Woche später. Zum 14.09., sprich der 22.09. Aber das ist alles noch nicht fix. Es ist nur irgendwie, ich habe das jetzt auch für mich recherchiert, weil ich bin ja mehr oder weniger den ganzen September im Urlaub. Und das wird dann alles spannend, wie ich dann von unterwegs Software in den App Store submitte. Aber mal sehen. Ich baue momentan schon meine Pipeline, so dass ich irgendwie mich von unterwegs per SSH auf den Build-Server einloggen kann und da dann per Fastlane Knopf drücken und aber mal sehen. Außerdem übrigens mehr Gerüchte zum Sachen Dual-SIM. Einerseits würde ich freuen, Tobi, dass sowohl das 6,1 als auch das 6,5 Zoll Gerät Dual-SIM haben werden sollen. Allerdings nur für Specific Markets. Okay. Also wahrscheinlich dann eher nicht bei uns. Both countries. Ja. Ich weiß gar nicht mal. Nee, wahrscheinlich China und Indien vermutlich und vielleicht auch andere, aber ich glaube nicht bei uns. Außerdem gab es ja Gerüchte, dass es Apple Pencil Support geben wird auf diesen Geräten. Die sind jetzt wieder verneint worden von anderen Gerüchten. Aktueller Stand ist also kein Apple Pencil Support. Dafür wird das wohl die letzte Generation mit 3D-Touch sein, was momentan gerüchtehalber auch schon totgeschrieben wird. Für 2019. Ja, ich hab zuerst einen riesen Schreck bekommen, als ich das gelesen habe, weil ich natürlich 3D-Touch mit dem Vibrationsmotor verwechselt habe. Wenn der wegfällt, dann fände ich das ganz gruselig. Wenn 3D-Touch wegfällt, ist mir das ziemlich wurscht. 3D-Touch ist dieses Feature, das du nie benutzt. Ja. Ja. Ja, an das man sich immer mal wieder erinnern muss. Ja, dass man benutzt es nur, wenn man diese animierten Fotos animiert sehen will und wenn man die Taschenlampe heller haben will. Obwohl, stimmt das, dass ich es nie benutze oder gibt es so Fälle? Also ich habe einen wesentlichen Anwendungsfall, den ich tatsächlich häufiger mache, und zwar, wenn ich eine App empfehlen will, hier in diesem Podcast, dann mache ich 3D-Touch auf das App-Icon und dann kann ich so dieses Share verwenden, um den Link in den App-Store zu bekommen. Also ich weiß, dass ich es am Homescreen nicht benutze, aber gibt es irgendwo andere Fälle, wo ich gar nicht merke, dass ich einen 3D-Touch mache, sondern halt irgendeine Geste, von der ich weiß, dass ich die machen muss, und das wäre aber ein 3D-Touch. Und da bin ich mir jetzt völlig unsicher. Vielleicht im Notification Center? Was macht man da? Da gibt es diverse Teils, die sinnvolle Dinge tun, wenn man sie 3D-toucht. Naja, gut, wenn ich mir eine Nachricht angucken möchte, oder aber so, dann nicht in die App will, da benutze ich es. Ich meinte Control Center, nicht Notification Center. Genau, so. Nee, das ist schon das natürlich. Also bei den Notifications im Lockscreen. Ja, da benutze auch. Ich 3D-Touch, ohne dass ich merke, dass ich 3D-Touch benutze. Ja. Weil das halt die Geste dafür ist, ich möchte sehen, was da jetzt für eine Nachricht gekommen ist. Ja, da vergesse ich es immer. Wo ich es tatsächlich ab und zu auch benutze, ist das Control Center, wo eben so ein paar Controls tatsächlich auch Dinge tun, wenn man sie 3D-toucht. Ja, genau. Also in all diesen Fällen habe ich 3D-Touch vergessen. Ja. Mal sehen, was dann quasi, ob sich das bewahrheitet, dass 3D-Touch verschwindet und was da den Platz einnimmt. Ja, es verschwindet natürlich, weil ja endlich die Haptik-Engine kommt, wo du dann fühlbare Oberflächen hast. Oh, ja. Und ja, wie wir das vor 10 Jahren schon aber gesagt haben. Aber das ist ja, also dann verstehe ich aber, also was bedeutet das dann? Also wenn sich dann muss ich den pelzigen Teil des Knopfs drücken? Ja, oder? Genau. Ah, okay. Drücken Sie den pelzigen Teil des Knopfes, bitte. Pelz-Touch. Wird der pelzige Teil von euch hier wieder nicht verstehen. Better touch than Pelz. Ja. Okay, soweit zur Gerüchtelage, was die neuen iPhones angeht. Wir bleiben gespannt. Es wird sich zeigen, ob wir tatsächlich dann auch live berichten können, weil die nächsten 4 Wochen so ein bisschen fragwürdig sind, ob Podcasts stattfinden, aber dazu vielleicht später noch mehr. Also das Einzige, was ich mir wünsche von dieser Veranstaltung, ist, dass mir Apple diese 3 Modelle erklärt, was macht, und weil ich blicke überhaupt nicht durch. Ich finde das total verwirrend. Ich kann dir das erklären. Also das 6,1 Zoll ist das billige. Ja. Das 5,8 Zoll ist das kleine und das 6,5 Zoll ist das große. und das 5,8 war das 10. Genau. Ah, okay, gut. Ja, ja, du hast es mir ja schon vor 2 Wochen erklärt im Podcast. Ich vergesse es bloß immer wieder. Weil Zollangaben sind bei mir immer ein Ohr rein, ein Ohr raus. Ja. Ja. Na gut. Na gut, wir behalten das mal im Auge und mal sehen. Was auch eine interessante Überraschung war für alle, die das Software-Update im Auge behalten, ist, dass für Hardware, die eigentlich ja jetzt von Apple nicht mehr supportet wird und auch nicht mehr verkauft, plötzlich ein Update erschienen ist kürzlich. Ich spreche über die Apple Express Basisstation. AirPort Express. Apple AirPort Express Basisstation, korrekt. und zwar, was diese AirPort Express jetzt gelernt hat, ist im Wesentlichen AirPlay 2. Ja, aber vielleicht ist das ja so ein Ruhe-in-Frieden-Update. Einmal kriegt man nochmal Support. Update fürs Lebenswerk. Und dann, kann man relativ sicher sein, dass es das Ruhe-in-Frieden-Update ist, aber selbst das ist ja so ein bisschen überraschend, dass das noch passiert. Das ist wohl wahr, ja. Also wer jetzt noch eine AirPort Express im Schrank hat und sich dachte, damit kann ich jetzt nichts mehr machen, das kommt jetzt auf den Schrott demnächst, der kann das vielleicht jetzt noch nutzen, um da irgendwie eine Box dran anzuschließen und einen AirPlay 2 Lautsprecher zu haben. Siehst du mal, es geschehen Zeichen und Wunder. Mein AirPort Express hat sich irgendwann geredringt und dann war aus mit AirPort. Tja, geredringt. Ja, also halt das Lamperl hat eine Farbe geleuchtet und nichts mehr getan. Ich dachte schon, da ist doch gar kein Ring, aber das ist so quasi der Xbox-Effekt. Genau, das war so ein Xbox-Referenz. Ich dachte, ich tue mal was für die Kids. Für die Gamer-Kids verstehen. Ja, ja. Games haben wir später noch mehr. Oh. Ich wollte kurz ein Musk-Titbit zwischenschieben. Musk-Have. Ein Musk-Have, ein Musk-Date sozusagen. Und zwar haben wir ja vor ein paar Sendungen darüber berichtet, dass Elon Musk einen Caver, also diesen Höhlentaucher in Thailand, einen Pädophilen genannt hat, weil er sich in Thailand aufhält. Und sich dann dafür entschuldigen musste. Mittlerweile hat er wieder getwittert, dass er es ja seltsam findet, dass dieser Caver ihn nicht verklagt hat, obwohl ihm ja jemand kostenlosen Rechtsbeistand angeboten hätte. Und man kann sich ja seine Gedanken dazu machen, warum er nicht klagt. Um Gottes Willen, let it go, man. Das gibt's doch nicht. Ja. Also der ist ja schon fast wie Trump. Ja, im Gegensatz zu seinen Raketen kann Elon Musk nicht gerade landen. Hammer. Gerade landen. That's very nice. Ja. Like it. Er stürzt öfter mal ab. Nein. Lassen wir das. Kommen wir zum nächsten Punkt auf der Agenda und das ist die SIGGRAPH 2018. Und da habe ich ein Video verlinkt, das mal ein anderes Video ist als die man sonst immer verlinkt. Ich glaube, wir haben auch die Technical Papers verlinkt vor kurzem. Vielleicht täusche ich mich auch und ich habe es nur vertwittert. Auf jeden Fall, normalerweise sieht man von der SIGGRAPH ja immer den Teil, wo irgendwie neuen Algorithmen oder neues fancy-schmancy Grafik-Engines-Zeug quasi zusammengeschnitten wird und man so sieht, was ist jetzt gerade neu und was kann man jetzt alles grafisch simulieren. Und dieses Video konzentriert sich eher so darauf, wie sieht denn der Showfloor tatsächlich aus von der SIGGRAPH und was sieht man da, wenn man auf diese Konferenz hingeht und nicht die Vorlesung liest, sondern einfach mal so guckt, was da alles präsentiert wird. Das fand ich auch sehr interessant. Habt ihr mal reingeguckt? Das habe ich leider nicht geschafft. Was nämlich spannend ist, meines Erachtens, ist, da werden halt so die Pro-Grafikkarten vorgestellt, also nicht die für Gamer, sondern die für, naja, also. Bitcoins. Bitcoins ist ja auch, es hat sich ja überholt, Marcel. Das ist ja, mittlerweile sind Grafikkarten zu langsam für Bitcoin. Ah, okay. Und das wird alles mit ASICs irgendwie jetzt gemeint. Es lohnt sich nicht mehr mit Grafikkarten zu meinen, habe ich mir sagen lassen. aber das nur am Rande. Ich spreche von professionellen Anwendungen wie Special Effects Artists oder Simulationen und so Zeug. Sagt er ja nur lieber gut gemacht als gut gemeint. Okay. Au. Ja. Entschuldigung. Das tat weh. Ja, genau. Ja, und was ich da ganz spannend fand, ist, dass sich alles so Richtung Raytracing verlagert. Ach stimmt, da gibt's doch jetzt irgendwie, das war doch jetzt zur Gamescom, da haben irgendwelche Leute gesagt, Raytracing. diese neue Technologie, nein, dieses Verfahren. Bei Computerspielen und Shadow of the Tomb Raider soll das unterstützen können, aber irgendwie geht's noch nicht. Und weißt du da mehr? Ja, also ich hab halt so dieses Video geguckt, habe ein bisschen außenrum noch nachgeguckt, was da wo kommt. Und es ist tatsächlich so, dass diese neuen Pro-Grafikkarten Support haben für Raytracing-Anwendungen. Teilweise sind die dann auch noch AI-basiert. Also da hast du dann so ein TensorFlow CPU auf der Grafikkarte, die irgendwie mit lustigen AI-Funktionen dann besser raytracen kann. Das soll halt dann auch in Game Engines wandern und quasi Computerspiele irgendwann mal beglücken. Unity und Unreal haben da jeweils auch zur SIGGRAPH 2018 Updates vorgestellt, die dann raytracen können sollen werden. Das hieße dann endlich Schatten. Oder? Zum Beispiel, endlich ja. Echte Schatten statt dieser. Echte Transparenz und halt dieser ganze Kram, den man halt. Und Luminosität. Und Refraction und was nicht alles. Ja. Ja, das ist schon spannend. Ich denke, bis es tatsächlich dann beim Konsumenten landet, kann man noch ein bisschen warten. Also das wird wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, aber ich denke, das ist so der nächste große Trend für Spiele und Computergrafik. Na, eigentlich erstaunlich, wie lange es bis jetzt gedauert hat, wo das ja im vorgerenderten 3D-Bereich schon uralt ist. Naja, aber es ist halt einfach, es dauert halt einfach. Und wenn du nicht Hardware hast, die das halt in Echtzeit abbilden kann, dann ja. Ich weiß noch, wie wir in der Uni waren. Es ist jetzt so 14 Jahre her. Da habe ich mal eine Demo gesehen von einem, da hat einer Quake modifiziert, sodass es in wahnsinnig schlechter Auflösung und fast ohne Levelgeometrie, aber mit Echtzeit-Raytracing lief. Und das sah schon hammermäßig aus. Ja, also da darf man sich auch was gefasst machen und dann gibt es demnächst ganz viele Spiele mit Glaskugeln auf Checkerboards. Ah, schön. Gut, als nächstes habe ich noch ein Thema aus eigener Dummheit auf der Liste oder vielleicht auch gar nicht Dummheit, einfach nur, ich hatte seit einer Woche das Problem, dass mein Telefon regelmäßig Alarmsounds abgespielt hat, ohne dass ich wusste, welche App es ist, und ich hatte aus Gründen, die ich nicht mehr weiß, tatsächlich abgestellt, dass diese App auch sichtbare Notifications anzeigt, sondern ich hatte nur Sound an. Oh, damn. Und ich habe es nicht gefunden und ich wollte mich primär darüber beschweren, dass es keine gute Möglichkeit mehr gibt, in iOS zu gucken, was war denn die letzte Notification, die gerade abgespielt wurde. So, also, weil es gibt Notification Center, klar, da ist das alles schön reinsortiert, aber da sind halt die Sound-Only-Sachen nicht sichtbar, weil es eine Liste. Und früher gab es ja den iOS, also früher so iOS 5 war das, glaube ich, oder so, die Möglichkeit, nach Sound zu sortieren, besser gesagt nach Time so zu sortieren. Und dann konntest du halt gucken, welche App hat als letztes irgendwas abgespielt. Und dann konntest du halt auch Sachen sehen, die nur Sound abspielen. Aber das geht mittlerweile nicht mehr. Und das hätte mir echt geholfen zu finden, dass ich in Mail für den Favorites-Folder, also nicht mal für Mail selber, deswegen sieht man es in der Übersicht nicht, wenn man Notifications durchscrollt in der Settings-App, sondern nur für den Favorites-Folder hatte ich Sound-Notifications an und sonst nichts. Und deswegen musste ich mich irgendwie relativ langwierig da durch all die ganzen Menüs durchgraben und gucken, was es denn nun sein könnte. Interessant. Ja. Also falls ihr auch das Problem habt, es gibt keine einfache Lösung meines Erachtens. Wenn doch, dann sagt es mir bitte, dann freue ich mich auch sehr und verbreite das hier gerne weiter. Aber meines Erachtens gibt es keine einfache Lösung, außer einfach alle Notification-Settings durchgehen und gucken, wo nur Sound an ist und dann das als Culprit quasi festmachen. Ich hab erstmal gedebuggt, welcher Sound es ist, weil ich ihn nicht gleich erkannt habe. Es war Pulse, warum auch immer Pulse eingestellt war für Mail, aber ja, auf jeden Fall, ja, das ist dieses Pim, Pim, Pim, Pim. Ah. Das hier so ein bisschen radarmäßig anhört, aber ja. Gut, also es gibt keine gute Möglichkeit für Phantom-Notifications. Schade, schade. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich groß drüber reden soll. Ich wollte nur Bescheid sagen, dieses ist die erste Podcast-Sendung, die ich auf meiner Seite komplett mit iOS produziere. Wow. Ja. Weil normalerweise habe ich ja hier immer das MacBook laufen, das den FaceTime-Part erledigt. Und ich habe jetzt tatsächlich meinen Podcast-Koffer so umgebaut, dass ich hier ein iOS-Gerät vor mir habe, das sowohl FaceTime als auch die Agenda anzeigt. Und diverse lustige Kabel führen dazu, dass ich das dann auch aufnehmen kann mit einem externen Rekorder und ihr mich hört und ihr aber N-1 Mix zurückbekommt und alles. Das ist ganz spannend. Was leider nicht funktioniert und was ich dachte, das funktionieren würde, ist Ethernet. Und zwar können neuere iOS-Geräte, also sowohl iPads als auch iPhones, ja tatsächlich über Lightning USB-Adapter einen Ethernet-Adapter auch ansprechen. Und dann dachte ich, dann mache ich das einfach per Ethernet und dann habe ich da irgendwie die Latenz von Wi-Fi und die Unzuverlässigkeit von Wi-Fi raus optimiert. Das klappt soweit auch alles super. Das einzige Problem ist, dass FaceTime sich weigert, die Ethernet-Connection zu verwenden. Also Safari funktioniert großartig und alles sonst. Und irgendwie, ich habe auch ganz fleißig meine ganzen Apps geupdatet über die Ethernet-Connection. Aber FaceTime ist komplett überfordert, wenn es kein Wi-Fi oder keinen Mobilfunk sieht. Ganz toll. Tja. Aber insgesamt gutes Ding. Und ich bin jetzt hier im AC-Netzwerk in meinem Wi-Fi. Das sollte auch halbwegs stabil laufen. Und dann haben wir noch eine News, die kam gestern und die hat mich sehr gefreut. Es geht um Panic, unsere Freunde aus Portland, die tatsächlich ein zweites Spiel verlegen nach Firewatch. Und sie haben sich einen sehr guten Titel ausgesucht. Holy shit. Holy shit, das heißt ja producen in der Games-Branche. Ja. Da bin ich. Nein, publishen heißt es. Halben Jahr. Publishen, du hast recht. Ja, Entschuldigung, so, producen. Also verlegen, publishen. Ja, ja, ja, nee, publishen. Ja, ich bin da vor einem Jahr ein bisschen belächelt worden, wie ich ein Games-Studio gefragt habe, ob sie auch einen Verlag haben. Dann haben sie gesagt, einen was? Ja, einen Verlag, einen Producer einen Publisher. Publisher meinst du? Da würde ich dich nicht verlächeln, weil das ist einfach nur das deutsche Wort dafür. Ja, ich habe jetzt jedenfalls den Witz komplett zerredet und doof gemacht, aber das Spiel mit der Arschloch ganz Untitled Goose Game. Ja, ja. Also wer sich das erinnert, ist so lustig. Wir haben, glaube ich, zum Amaze auch schon drüber gesprochen, da noch, weil die Steuerung uns nicht so überzeugt hat. Und auch vorher schon, man spielt eine Gans, die einen Gärtner ärgert. Deswegen sagst du auch Arschloch Gans. Yeah. Untitled Goose Game, das ist definitiv ein Spiel, das ich von Panic, also mit Panic als Publisher dann gut sehe. Mhm. Ja, das ist echt gut. Das ist so wieder so ein bisschen vom Grafikstyle passt es so ein bisschen zusammen, finde ich. Also auch so cel-shaded. Und es hat auch so es passt in das, was ich bei Panic so als ihr Programm in meinem Kopf sehen könnte. Die jungen Leute sagen Brand. Ah, genau, the Brand. Ja, jetzt nachdem Camposanto ja weggegangen ist. Na, Camposanto hat sich aufgelöst und arbeitet jetzt bei Valve, ja. Naja, aufgelöst nicht, aber... Naja, also es ist nicht keine eigenständige Firma mehr, sagen wir so. Ja. Ja, irgendwie, ich höre ja die Podcasts von denen auch total gerne, also Idle Thumbs und Important If True. Und da ist jetzt auch seit einem halben Jahr nichts passiert, weil sie sich irgendwie erstmal wieder eingewöhnen müssen. In Seattle sind sie, glaube ich, oder? Wo ist Valve? Ich glaube Seattle. I don't know. Das weiß ich auch nicht. Nun ja, aber hoffentlich wird das wieder was. Jedenfalls, Panic, bitte, bitte fix das Control Scheme. Die Steuerung ist nicht gut. Das Spiel ist geil. Schreib doch Cable einfach. Okay. Ja. Wir sind, das freut uns irgendwie, wie alles, was unsere Freunde aus Panic, unsere Freunde von Panic in Portland machen, ist das auch wieder eine schöne Sache, die einen freuen kann. Ja, wir freuen uns drauf. Kommen wir an der Stelle zum Konsum. Und da fange ich am besten gleich an. Es begab sich vor kurzem, dass mein Fahrrad im Prinzip eigentlich nur noch in der Werkstatt ist. Zuerst hatte ich ein Problem mit meiner Kette und meiner Schaltung und heute hatte ich einen kleinen Unfall und habe mir irgendwie mein Hinterrad komplett versaut. Oh no. Sind diverse Speichen abgebrochen und habe einen Achter jetzt hinten und alles ist schlimm. Was aber mich zum eigentlichen Thema bringt, nämlich ich brauche jetzt, während dieses Fahrrad ständig in Reparatur ist, eine alternative Fortbewegungsvariante. Und da habe ich mir mal geguckt, mal angeguckt, was denn aktuell alles verfügbar ist in Sachen Leihrädern. Ich weiß nicht, wie das anderswo in Deutschland ist, aber Berlin ertrinkt ja geradezu in diesen ganzen Fahrrädern. Überall stehen sie rum, überall liegen sie rum. Gerade, dass sie nicht auf den Bäumen irgendwie hängen und wachsen. Und ich habe mir da einen Anbieter angeguckt. Wie ist das in München? München ist war vor kurzem noch voll von diesen gelben. Ja, die sind jetzt wieder weg. Aber die sind ja pleite gegangen. Die UFOs, ja genau. Die haben sich zurückgezogen aus dem deutschen Markt, muss man richtig sagen. Okay. Ich glaube, das sonst ist auch eine chinesische Firma, UFO. Mhm. Heißen übrigens, wisst ihr, warum die UFO heißen? Mhm. Weil das aussieht wie ein Fahrrad. Klein O, klein F, klein O. Ah. Ja. Interesting. Oder ja, besser aber, gesagt, Orts. Ja. Mittlerweile ist es Orts, weil sie haben sich zurückgezogen aus dem deutschen Markt. Ja. Wer Orts nicht kennt, kann das mal in Wikipedia nachschlagen. ORZ. Ja, aber ich habe mir tatsächlich Mobike angeguckt jetzt, weil das waren die, wo ich am günstigsten irgendwie. Also die haben so ein Einstiegsangebot gerade, dass man irgendwie für 2 Euro einen Monatspass bekommt. Und ich brauche das ja nicht langfristig, sondern ich brauche das halt nur die nächsten 2 Wochen gefühlt. Deswegen habe ich mir einfach für 2 Euro diesen Monatspass geholt. Und das ist auch eine chinesische Firma. Das merkt man teilweise auch an der App noch, weil irgendwie ein paar Sachen nicht lokalisiert sind und so ein bisschen überall die Kanjis durchblitzen. Aber insgesamt funktioniert das ganz gut. Es funktioniert halt so, dass du einen QR-Code scannst mit deinem Handy in der App und dieser QR-Code schaltet dann wahrscheinlich über einen Webhook frei, dass dieses Fahrrad jetzt dir gehört und dass du es ausleihst und dann kannst du da wohin fahren und wenn du es dann wieder absperrst an dem Schloss hinten, dann piept es und dann ist es beendet. Es gibt, glaube ich, eine Limitation von maximal 2 Stunden pro Ausleihphase. Aber das ist jetzt für in der Stadt eigentlich auch kein riesiges Problem. Was meines Erachtens extrem wichtig ist zu wissen, gerade bei Mobike, ist, dass es verschiedene Modelle von diesen Fahrrädern gibt. Also es gibt so die erste Version, die hat einen schwarzen Korb. Und ist eine absolute Katastrophe, weil also ich mit 1,85 habe das Gefühl, ich sitze komplett auf der Straße und man kann den Sattel irgendwie, also wenn ich den Sattel ganz hoch stelle, habe ich immer noch den Eindruck, ich fahre ein Kinderfahrrad. Also von der sollte man, gerade wenn man ein bisschen größer ist, die Finger halten. Dann gibt es die zweite Variante, das ist die mit dem orangen Korb, aber ohne Gangschaltung. Die ist okay, aber hat halt keine Gangschaltung. So. Ein Fixie, Hipster-Bike. Ja, sozusagen. Und dann gibt es jetzt irgendwie so zumindest ist das, sind das die drei Varianten, die ich schon angetroffen habe. Ich glaube, das ist es im Wesentlichen, aber auch gibt es eben die Variante mit dem Orangenkorb und der Gangschaltung, Dreigangschaltung. Damit kommt man tatsächlich ganz gut vom Fleck. Ach, schön. Ja. Aber vielleicht können wir in Zukunft noch mehr über andere Fahrradverleih-Dingsies reden, außer die werden alle pleite sein bis dahin. Ich weiß nicht, wie es sonst so aussieht, aber in Berlin gibt es da mittlerweile, gefühlt ein halbes Dutzend verschiedene Firmen, die das machen. Von Lidl über DB bis Donkey irgendwas und ja. Dabei höre ich auf Twitter immer, dass das Fahrradfahren in Berlin so fürchterlich ist. Ja, gefährlich, aber. Ja. Ja. So. Gefährlich, aber schön. Das macht es nur umso reizvoller. Ja, ja. Also ich das ist ja auch, also dieses letzte Speichen-Achter-Ding, das war jetzt auch eher ein Unfall so. Großen, schweren, sich bewegenden Fahrzeugen ausweichen, um nicht umgefahren zu werden und dabei halt, Ja, aber alles glatt gelaufen, außer für das Fahrrad. Aber ja. Gut. Also Mobike kann man machen, man sollte allerdings wissen, dass die Räder nicht gut gefedert sind und dass man sich eins suchen sollte mit Gangschalten. Hast du für die, zahlst du dann noch extra, wenn du dann fährst oder ist die in zwei Euro im Monat alles? Mit diesem Angebot, das ich da genommen habe, ist es tatsächlich mit 2 Euro abgegolten. Das ist halt jetzt so ein Einsteigerding, wo du für den Monatspass statt 12 Euro oder irgendwas halt 2 zahlst. Und normalerweise verlängert sich das dann auch nach einem Monat, wenn du es nicht gleich kündigst, was ich natürlich gemacht habe. Aber man kann sich mal angucken, ob sich das lohnt, gerade wenn man kein Fahrrad hat und irgendwie nur in ein paar Monaten im Jahr Fahrrad fährt, ist das vielleicht was Sinnvolles, keine Ahnung. Gut, kommen wir zu Donut Country. Es ist Donut Country Time. Gestern? Hilf mir mal, vorgestern. Ist Donut County. Donut County? Ja. Habe ich hier falsch geschrieben. Es steht falsch in der Agenda. Da hast du wieder die Klone gespielt. Ich hab den Donut Country. Das 2048, das... Okay, also gestern kam Donut County raus. Ja, interessanterweise an einem Montag. Also es kam. Das war dann Nacht, nicht gestern. Also okay, Dienstag. Was hast du gegen Montag? Nee, es kam doch gestern, oder? Nee, vorgestern. Vorgestern kam es. Ich dachte, gestern hat Dom getwittert, montags. Gestern kam es. Oder hat vorgestern montags kam es, was ungewöhnlich ist für eine iOS-App. Aber es ist ja nicht nur auf iOS gekommen. Korrekt. Aber alle Videospiele kommen eigentlich immer am Dienstag raus. Insofern ungewöhnlich. Wollen wir noch mal kurz sagen, um was es geht, außer dass es am Montag oder am Dienstag rauskam? Man spielt eine wild gewordene Gans. Loch. Ein Loch. Man spielt ein Loch. Wir haben, glaube ich, damals schon auf, das war nämlich auf der Maze. Korrekt. Vor 2 Jahren, glaube ich, davon berichtet. Und was du tatsächlich machst, ist auf iOS mit deinem Finger ein Loch durch die Gegend ziehen und dann fallen Dinge rein, die da reinpassen. Das ist quasi so ein bisschen wie Katamari Damacy, nur mit Loch. Und interessanterweise beruht es auf einer Idee von Peter Molyneux. Peter Molyneux. Bist du sicher? Doch, sicher. Ich habe eigentlich nochmal genau geguckt, aber ich schaue mir den Abspann jetzt nochmal an. Also das Spiel ist von Ben Esposito, der The Unfinished Swan und What Remains of Edith Finch auch gemacht hat, unter anderem. Und an Donut County arbeitet er jetzt, glaube ich, seit 5 Jahren. Oh, Jesus. Nebenbei. Jesus. Ich schaue mir jetzt gerade nochmal den Abspann an, weil ich habe, glaube ich, Peter Molyneux gelesen und nicht Peter Molyneux. Aber ja, ich musste nur so an Peter Molyneux denken, weil der hat ja auch das mit dem ein Autorennspiel, wo du die Straße spielst und so. Ja, das passt auch besser. Ja. Wo du kurz nachguckst, kann ich hier kurz umreißen, um was es geht. Jenseits dessen, dass du ein Loch bist. Es gibt nämlich eine ganz schöne Story. Dieses Loch ist im Auftrag eines Waschbären quasi unterwegs. Und dieser Waschbär benutzt dieses Loch, um Punkte zu sammeln, damit er seine Drohne bekommt, weil mit Level 10 bekommt man eine Drohne. Ein Quadrocopter, korrekt. Und ja, das klingt jetzt alles seltsam, aber ist im Spiel ganz, ganz lustig miteinander verknüpft. Und ich find's cool, dass sie tatsächlich so diesen narrativen Weg da gegangen sind und da eine lustige Story noch eingebaut haben, um dieses eher Novelty-artige Spielkonzept. Hoffentlich hat die nicht zu viele Plotholes. Also Tobi hatte recht, es war Peter Molyneux, passt auch irgendwie besser. Das ist dieser Twitter-Account, der so tut, als würde er Ideen von Peter Molyneux haben. Und immer ganz verrückt. Ja, soll ja Leute geben, die diese Spiele dann anfangen umzusetzen. Ja, Martin, ja. Ich fand auch die Story erstaunlich witzig und interessant. Und das war für mich auch so der Spaß hauptsächlich am Spiel, das auch durchzuspielen in der Zeit. Ja, richtig. Es trägt dich halt so ein bisschen weiter. Also sonst hast du halt relativ, also wenn das jetzt nur das Loch schluckt, diverse Gegenstände gewesen wäre, dann wäre so die Langzeitmotivation nicht wirklich da gewesen. Aber so mit der Story ist es schon cool. Wie lange, hat so Monument Valley Dauer, wie lange zockt man sagen. Da? Ah ja, so. Mehr oder weniger. Und unter 10 Stunden sowas? Auf jeden Fall. Wesentlich drunter. Wesentlich? Wesentlich drunter. Also Nachmittag kannst du damit verbringen, würde ich sagen. Ich muss sagen, ich finde das Spielprinzip gibt eigentlich genug her. Was ist denn das Prinzip des Spiels? Naja, achso. Also wie gewinnt man? Du hast dieses Loch. Da fallen dann Sachen rein und dadurch wird das Loch größer. Und so wie Katamari. Du musst halt alles ins Loch reinfallen lassen sonst. Ah, und dann ist die Reihenfolge, du kannst erst Dinge ins Loch reinfallen lassen, wenn das Loch groß genug ist. Und genau. Ah. Das heißt, die Reihenfolge ist immer wichtig und dann kommen später noch kleinere andere Sachen dazu. Also das Loch kann zum Beispiel mit Wasser gefüllt werden oder mit Feuer oder solche Dinge. Ja. Also ich muss sagen, ich glaube, man könnte mit dem Spielprinzip ein ganzes Spiel machen. Ich meine, Dom hat eigentlich schon gesagt, man kann das, indem man ein anderes Spiel, also das anders aufbaut. Weil generell macht es schon Spaß. Das ist halt wie bei SimCity so ein Erdbeben auslösen oder bloß, dass du das Erdbeben dann spielst. Also Sachen platt machen, was man am Strand kennt. Sandburg bauen, Sandburg kaputt machen. Yeah. Das ist schon witzig. Das ist übrigens die Arbeitsteilung von meinen Kindern gerade im Urlaub. Allerdings finde ich es da lustigerweise trotz der 5 Jahre Arbeit nicht auf den Punkt genug umgesetzt, dass ich am Ende des Spiels wirklich Bock hatte, noch das Loch zu spielen. Und das sind so ganz kleine Feinheiten, die da drin sind, die es für mich ja irgendwie dann nicht so richtig gemacht haben. Also ich fand die Bewegung des Lochs so mittelgut. Wenn ich meinen Finger bewege, das Gute ist, dass du nicht auf dem Loch deinen Finger bewegst, sondern egal, wo du am Bildschirm das rumziehst, kannst du es bewegen. Das war schon mal gut. Aber durch die Perspektive ist auch manchmal ein bisschen schwer zu sehen, was hat welche Größe und was passt da rein. Es waren meistens dann so Physics-Sachen. Es gibt halt ein paar Objekte, die passen genau rein und wenn du die Scheiße erwischst, dann fallen sie halt nicht richtig rein. Und an einer Stelle war es tatsächlich so, dass dann Bug war und ich halt nicht weiterspielen konnte. Weil eine Sache, die, also du kannst dann irgendwann, ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht spoilern. Also es gibt dann noch verschiedene Mechanismen und eine Sache hat dazu geführt, das war dann plötzlich weg und dann konnte ich nicht mehr weiterspielen, dieses Level. Dann muss ich das Level neu starten und dann kommt die ganze Story nochmal zum Wegklicken vorne dran. Was theoretisch gut ist, weil du musst den Kontext wieder haben, aber nicht, wenn ich ein Level jetzt noch, also das will ich dann auch überspringen können. Ja, und also so vom Gefühl her fand ich, hätte das befriedigender sein können mit dem Loch. Vielleicht fehlt mir auch dann der Motor. oder ist er eingesetzt? Taptic Engine. Ja, die Taptic Engine. Nee, also nicht so, dass ich es jetzt gemerkt hatte. Ich hätte da so ein prominenteres Taptic-Feedback durchaus auch zu schätzen gewusst. Wäre, glaube ich, gut gewesen für das Spiel. Ja. Also ich finde, er hat nicht alles rausgeholt aus der Spielidee, was man da rausholen kann. Und damit meine ich jetzt gar nicht Puzzles. Also es gibt so ein paar kleine Puzzles drin. Auf die hätte ich gerne verzichtet, wenn der Grundmechanismus noch gepolischter gewesen wäre, vom Gefühl. Aber die Story hat es komplett für mich rausgerissen. Darüber hinwegzusehen, über diese kleinen Feinheiten, dass es jetzt nicht der geilste Mechanismus geworden ist, weil es hat einfach Spaß gemacht. Es war völlig absurd, aber irgendwie immer wieder nette Situationen und völlig gaga und dann später, also auch die Dramaturgie selber, weil du hast erst so ein relativ klares Korsett, wo du dann denkst, okay, hier bin ich an Punkt A und ich muss zu Punkt Z und das läuft dann so und dann wird es irgendwie wild aufgebrochen später noch. Also da fand ich auch den Spannungsbogen oder die Dramaturgie echt ganz süß und es ist wirklich gaga. Cool. Die ich muss gerade an dieses Match 3 vom Grumpy Gamer denken. Das ich nie gespielt habe. Ja. Ah ja, dieses Pirate Ding. Hast du das gespielt? Ja, genau. Ich habe das nicht durch, aber ich habe das gespielt und das ist echt so ein doofes Match 3 mit so ein bisschen ganz leicht eingestreut ungewöhnlichen Mechanismen lebt halt von der Story. Also es ist tatsächlich eigentlich eine Story zum Wegsnacken mit einem lustigen Mechanismus. Und ich mag solche Apps sehr gerne, gibt es eigentlich zu selten. Und da bin ich dann auch froh, wenn die nach 3 Stunden oder so vorbei ist und nicht noch weitergeht. Mich würde tatsächlich interessieren, ob das Anklang bei Kindern findet. Weil so an sich das Spielprinzip ja schon relativ einfach ist. Oh, das werde ich untersuchen. Es ist nicht so viel Text. Ich meine, der Text ist auf Deutsch ziemlich gut übersetzt, finde ich. Also schätze ich, dass er. Was kann man hier vorlesen? Ich glaube, dass Kinder sich nicht für den Text interessieren. Das Lustigste ist, dass der vorgelesen wird. Und zwar ist es alles voll vertont, aber die Geschwindigkeit ist auf 500 oder 600 oder 700 gedreht. Ich habe erst ganz zum Schluss gemerkt, also es ist immer so ein ba. Und wenn du dann irgendwann merkst, okay, die sagen wirklich, was da steht. Oh, krass. Aber halt so schnell und so piepsig, dass du es gar nicht mitkriegst. Musst du mal gucken, Martin. Also ich nehme an, dass sie tatsächlich das Text-to-Speech benutzt haben und dann auf total hoch gedreht, weil es halt nicht immer gut funktioniert. Und das ist ja abgefahren. Ja. Crazy. Ja, aber insgesamt aus meiner Sicht durchaus eine Empfehlung. Da kann man gut mal 3 Stunden rumbringen auf iOS. Ja. Also ich werde das besorgen und dann Ding das und das, nur, das ist das wirklich auch ein Spiel, dem ich es mal wieder wünsche, erfolgreich zu sein, weil das ist irgendwie was Frisches. Ja, und man kann das Loch übrigens auch dadurch bewegen, dass man den Finger auf beliebiger Stelle am Bildschirm bewegt. Wollte ich nur nochmal verdeutlichen, weil wenn man das Loch direkt zieht, dann sieht man nicht, was reinfällt. Nee, dann sieht man gar nichts. Gut, soviel zu Donut County. Kommen wir zu der beliebten Kategorie Martin der Influencer. Und zwar hat uns Netgear wieder einen Router geschickt. Hast du den alten zurückgeben müssen? Nein. Okay. Du routest und routest. Ich route und route und ich habe tatsächlich jetzt einen mobilen Router auch noch hier. Es geht nämlich um den Netgear Nighthawk M1 und der zeichnet sich dadurch aus, dass es ein, früher hat man dazu MiFi gesagt, falls ihr euch erinnern könnt. Macht euer MiFi aus, macht das nochmal aus, macht alles aus. Macht es aus und legt es vor euch auf den Boden. Nicht. Ja, genau. Genau. Und das ist, ich kann warten. Ja. Ich habe Zeit. Oh ja, das heißt, Steve hatte da auch Probleme. Ja, aber dieses Gerät ist tatsächlich ein mobiler Router, zumindest laut Packung. Und man kann halt da eine SIM-Karte reintun, eine Nano-SIM. Eine Micro-SIM, was nämlich so der erste Punkt war. Ich hatte nämlich nur Nano-SIMs und da musste ich mir einen kleinen Adapter irgendwie dazwischen legen. Das geht aber. Und was es dann macht, ist halt diese Nano-SIM, also diese Mikro-SIM benutzen, um sich mit dem jeweiligen Telekom-Unternehmen zu verbinden und per LTE dann über Wi-Fi Daten und Internet zur Verfügung stellen. Interessant. It's nice. Und hast du es in der freien Wildbahn ausprobieren können? Naja, was heißt freie Wildbahn? Halt hier so, in Berlin, TM. Das ist doch Berlin hier. Das ist schon freie Wildbahn. Naja, also das ist keine freie Wildbahn. Wenn der Wald brennt 100 Kilometer weiter, dann kann man von freier Wildbahn reden. Gut, aber das noch am Rande. Nein, das Ding hat eine eingebaute Batterie dementsprechend auch, sonst wäre man nicht sehr mobil. Macht Sinn. Und macht dann tatsächlich sehr viel Internet. Also das kann, was LTE angeht, theoretisch bis zu 1 Gigabyte Gigabit Downstream machen. Faktisch ist das allerdings so ein bisschen so, dass die wenigsten Orte schon so ausgebaut sind in Sachen LTE. Und ich habe da jetzt also ich habe immer gute Geschwindigkeiten bekommen, aber so die Maximalgeschwindigkeiten kann man wahrscheinlich erst in ein paar Jahren ausreizen. Insofern ist es auch so eine zukunftssichere Sache, denke ich mal. Was kann ich sonst noch sagen? Ich muss jetzt mal ketzerisch fragen, das kann doch das Handy auch. Das kann das Handy auch. Das Problem ist allerdings, dann hast du halt irgendwie ständig so, hier verbinde zu meinem Hotspot, die Leute fliegen aus deinem Hotspot raus ständig, wenn du sowas hast. Ich glaube, dieses Gerät ist vor allem dann sinnvoll, wenn du zum Beispiel auf Reisen bist so und halt irgendwie so für eine Gruppe Wi-Fi haben willst, für bis zu 20 Leute oder 20 Geräte, um genauer zu sein. Naja, das ist ja durchaus ein Problem. Also das sind dann 4 Leute, 20 Geräte. Äquivalent ist, aber ja. Valid point. Ja, nee, und also ich habe im Urlaub immer das Problem, dass Leute über mein Telefon tethern und dass es nervt, weil mein Telefon halt irgendwie heiß wird und ganz viel Strom verbraucht und ständig Leute aus meinem Hotspot rausfliegen und dann ist alles schlimm. Außerdem kann das Ding noch mehr. Also es hat auch einen Ethernet-Anschluss zum Beispiel und dann kann es halt auch so Sachen wie, wenn du da ein Ethernet-Kabel reinsteckst, auf dem Internet ist, dann benutzt es einfach das Ethernet-Kabel statt der SIM-Karte. Und dann sparst du da halt auch schon mal wieder ein bisschen. Also es macht quasi diese AirPort Express Funktion, macht das halt auch noch gleich mit. Umgekehrt, nee, nicht umgekehrt, aber was auch geht, ist halt Wi-Fi extenden. Das heißt, wenn du irgendwie eine 2,4 Gigahertz Connection zu einem Wi-Fi machen kannst, dann kann das per 5 Gigahertz weiter scheren, was potenziell auch praktisch ist. USB-C Ladeanschluss tatsächlich. Auch eins der ersten Geräte, die Moment, wie kann man denn USB-C kombinieren mit Mikro-SIM? Das ergibt immer. Ja, das ist komisch. Du tust die Mikro-SIM nicht in den USB-C. Nein, aber wieso nimmst du eine neue Technologie mit einer uralten zusammen? Naja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es halt auch dafür gedacht ist, dass wenn du unterwegs bist, kriegst du potenziell noch Mikro-SIMs. Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, wenn du irgendwie ein iPhone hast, müsst ihr auch eine Nano-SIM bekommen können, aber ja. Es ist auf jeden Fall. Ich finde, die hätten an die Gerätehülle so einen Clipser machen sollen, wo du die stanzen kannst. Oh ja, stimmt, das wäre gut. Ja, du kannst es außerdem auch als externen Akku verwenden. Das ist dann ein bisschen verschwendete Liebesmühe sozusagen. Aber der Akku, der hält auch so einiges aus. Angegeben ist er mit 24 Stunden. Ich glaube es nicht so ganz, ehrlich gesagt, laut meinen Tests. Es hängt natürlich auch stark davon ab, wie oft du deine Zellen wechselst und wie viel du quasi durch die Gegend läufst und wie sehr die Radios in dem Gerät damit beschäftigt sind, ein Signal zu finden. Ich denke, realistische Werte sind irgendwas um die 12 Stunden. Aber das kommt irgendwie, wie gesagt, extrem drauf an, wie du es wirklich nutzt. Ja, 10 auf 10 Zentimeter ist das Ding so ein bisschen zu groß für die Hosentasche, finde ich. Ja. Aber für den Rucksack allemal gut. Und man kann sogar per USB tethern, was ich auch interessant fand. Also es hat einen USB-A-Anschluss und da kannst du ein Lightning-Kabel dran stecken und dann kannst du dein Telefon quasi per USB tethern, was ich jetzt nicht erwartet hätte, dass das wirklich funktioniert, aber ja, ja. Insgesamt muss ich sagen, ein sehr schönes Gerät. Es ist natürlich so eher die Premium-Reiseroute-Klasse. Ich weiß nicht, ob alle dafür irgendwie so einen Anwendungsfall haben oder ob viele dafür so einen Anwendungsfall haben, aber wenn man wirklich einen guten Router für unterwegs haben möchte, dann fährt man da ganz gut. Also das Ding kostet halt 250 bis 300 Euro und ja, das ist schon eher eine ganze Stange Geld. Dafür kriegt man da allerdings auch was, was noch in ein paar Jahren gute Geschwindigkeiten liefert. Schön, schön. Nice. So viel zur Dauerwerbesendung. Kommen wir, ja? Ich habe noch einen Tipp dafür, wenn man ein iPhone Plus hatte. Ja. Und das iPhone Plus, 7 Plus, 8 Plus. Egal, ein Plus und nicht so viel Geld ausgeben will, aber die große Größe behalten möchte, kann man sich auch das Kleine kaufen und dazu eine Sonnenbrille bei dem Sonnenbrillenladen, wo ich eine gekauft habe. Denn meine neue Sonnenbrille, meine erste in meinem Leben, macht einfach das Bild alles größer als meine normale Brille. Ah. Es ist überhaupt so erstaunlich, wenn ich die absetze, wie groß Dinge sind. Ja. Dinge sind größer, als sie erscheinen. Das, ja. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch. Kennt ihr die Gameboy-Lupe? Oh ja, die Gameboy-Lupe. Die konntest du anmontieren und dann so drüber klappen. Über den Bildschirm klappen. Gibt es das nicht für die kleinen iPhones auch? Das wäre doch die. Das Marktlücke. Ja. Brauchst du also so Case mit Lupe statt iPhone Plus? Oh. Case kostet dann 200 Euro. Genau. Noch billiger als eine Brille. Warte mal kurz, ich rufe schnell den Shenzhen an. Wen? Shenzhen. Na gut, aber kommen wir mal zum Nachklapp. Der Nachklapp. Habt ihr das Video gesehen? Es geht nämlich Ich habe reingeschaut, ja. Ja, es geht um Cyberpunk 2077. Da gibt es jetzt dieses Demo, von dem nach der E3 schon groß geschwärmt haben alle, gibt es als Video auf YouTube zu sehen, 40 Minuten lang. Ich gehe mal davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass jetzt auch die Gamescom durch ist und dementsprechend sie keinen Exklusiv-Content mehr brauchen, den sie auf Messen zeigen können, jetzt aktuell. Und das dürfen das alle sehen. Naja, man kann sich das alles angucken und ich habe das tatsächlich im Fitnessstudio gemacht heute und dann kam einer der Trainer an und hat gleich gefragt, oh, was ist denn das für ein Spiel? Ist das Open World? Interesting. Großartig. Ja. Marcel, was ist denn dein Eindruck? Ich habe wirklich nur wenig reingeguckt und ich kenne ja auch GTA nicht, aber es sah so GTA-ig aus. Insofern war mein Interesse sehr schnell alarmt und ich habe dann auch nicht weitergeguckt. Dann habe ich geschaut, ob es irgendwo nicht ganz so düster aussieht und das war dann so eine Szene, wo ein Auto gefahren ist. Insofern, ich bin jetzt nicht derjenige, der dieses Video gut beurteilen kann. Ja. Was also war dein Eindruck? Ich bin so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurückgeblieben. Also einerseits fängt es halt sehr, sehr schießig an. Mhm. So, also die große Sorge nach der Ankündigung war ja, oh, das ist First Person. Hoffentlich wird das kein FPS, sondern bleibt ein Rollenspiel. Und dann geht aber diese Gameplay-Demo halt schon sehr mit, wir ballern uns da durch ein Apartment durch, in dem irgendwie so Ripper heißen sie, glaube ich, also so Leute, die andere Leute entführen und denen ihre Augmentations quasi klauen und auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Da ballern wir uns durch, weil wir jemanden befreien sollen. Und das war so dann der erste, okay, hoffentlich geht es nicht so weiter. Es ist war aber dann nicht nur Schießen, was so ein bisschen Hoffnung hoffen lässt. Aber es ist schon viel Schießen insgesamt. Schon mehr Schießen, als ich gedacht hätte. Schießen und Autofahren und da war mein Interesse dann alarmt. Ja, ja. Verstehe ich durchaus. Ich glaube nicht, dass Autofahren so der Riesenhauptfokus wird. Aber nun ja. Insgesamt finde ich das Setting halt nach wie vor sehr gut. Und das ist so das, was mich interessiert. Es kommt aber halt dann auch wieder mit so, also mit so ein bisschen Bauchschmerzen daher. Also es hat, das ist alles jetzt nicht repräsentativ für was dann im Spiel sein wird. Das sagen sie, glaube ich, insgesamt auch 3 oder 4 Mal in diesen 45 Minuten. Aber so aktuell ist es halt irgendwie so eine Vision der Zukunft, die sehr stark in den 80er Jahren fußt, was ja Cyberpunk an sich halt ist, ja. Aber trotzdem, es kommt mir halt heute jetzt weird vor, wenn ich eine Zukunft sehe, in der sich Leute irgendwie Dinge in den Kopf stecken und ihre Augen durch Laser ersetzen und was nicht alles, dann aber trotzdem darauf bestehen, dass Geschlecht binary ist. So. Und das sind so Sachen, die da störe ich mich irgendwie dran. Ich weiß nicht. Also das ist so, da wirkt es einfach nicht rund. Ja, das ist eine Zukunftsvision, die halt sehr stark aus der Vergangenheit kommt. Und vielleicht fixen sie das noch, keine Ahnung, das ist ja alles möglich. Insgesamt hatte ich aber halt auch das Gefühl, dass also auch so was Sprache angeht, jetzt irgendwie, es wird ständig irgendwie auf Spanisch irgendwie derb geschimpft und es wird das C-Wort verwendet und es ist halt irgendwie, es passt alles ins Setting und ich finde es jetzt auch nicht schlimm per se, aber es wirkt so unerwachsen auf diese Art. Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, aber es störte mich irgendwie. Und gar nicht so sehr, weil ich jetzt diese Wörter nicht hören will, sondern weil es für mich nicht rund wirkte an der Stelle. Ja, wie du Ripper gesagt hast, da musste ich mit den Augen rollen, weil das ist so. Ich weiß aber gar nicht, vielleicht heißen sie auch Scavenger oder. Jedes Sci-Fi-Setting, das dann irgendwie eine verzerrt überzeichnete Feindbild hat, das irgendwie so einen Comic-Namen hat, dann lässt mich nur noch mit den Augen rollen, weil als nächstes warte ich, dass Rutger Hauer erscheint. Dann ist es komplett um alles an Niveau geschehen. Also, nee, ich liebe Cyberpunk. Ich habe lange danach gesucht, bevor ich wusste, dass es William Gibson gab. Und als ich dann Neuromancer gelesen habe, war das so, ich hab gewusst, dass ich seit 5 Jahren genau dieses Buch suche und habe dann alles von ihm gelesen und liebe Cyberpunk über alles, aber so nicht. Es ist halt, also ich würde halt hoffen, und das lässt sich halt von diesem Gameplay-Trailer jetzt nicht ableiten in eine oder in die andere Richtung, ist, dass sie halt, was die Story angeht und was das Setting angeht, sich zwar an dem Original Cyberpunk orientieren, also an dem Rollenspiel-Regelbuch, das ja die Vorlage ist, aber halt das modernisieren auf eine Art und Weise. Und da würde für mich halt auch sowas dazugehören, dass man eben nicht sagt, okay, es gibt Male and Female oder halt auch, dass man ein bisschen so guckt, wie ist denn eigentlich die kapitalismuskritische Schiene in Sachen Cyberpunk so. Also das ist jetzt auch nichts Neues im Cyberpunk, dass man irgendwie mal guckt, wie beeinflusst der Kapitalismus die Zukunft. Und sie haben da ganz interessante Ansätze schon drin. Also zum Beispiel so diese Person, die man da retten muss am Anfang, die hat halt quasi eine gute Gesundheitsversicherung und die führt dann dazu, dass sobald man den Störsender quasi entfernt, innerhalb von 180 Sekunden so eine mobile Einsatztruppe landet, die sie dann wegfahren ins Krankenhaus. So. Da halt so ein bisschen so quasi mehr Hintergrund und zu sehen, okay, das ist jetzt irgendwie was, das haben manche, das haben nicht alle, selbst die das haben, sie sagen dann noch irgendwie, also die Computerstimme, die sagt, sie werden jetzt abgeholt in so und so viele Sekunden, sagt dann noch, dass die Kosten zu 90% übernommen werden von dieser lebensrettenden Maßnahme jetzt. Also das sind schon gute Ansätze da. Und wenn die halt noch vertieft werden, dann könnte ich das halt auf einer Story-Ebene sehr interessant finden. Aber ich weiß es noch nicht und ich weiß auch nicht, wie weit ich bei CD Projekt Red irgendwie drauf vertrauen soll, dass es stattfindet. Also das ist alles so, sieht interessant aus. Ich möchte weiter weiter abwarten, ob das tatsächlich ein Spiel ist, das das dann auch irgendwie 30 Stunden Investition an Game-Time wert ist. Wird ja auch noch ein bisschen dauern. Ja, also nächstes Jahr wird es auf jeden Fall werden. Ja, ja. Schön. Nächstes Jahr wird es hoffentlich nicht für den nächsten Podcast. Aber es könnte doch auch sein, dass es ein paar Wochen dauert, bis der nächste Podcast kommt, okay. Weil ich nächste Woche nach Kanada fahre zum Urlaub und da eine Weile bin. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Vielleicht kriegen wir nächste Woche noch eine Sendung hin. Mal sehen. Mhm. Aber falls ihr nichts von uns hört, wir sind, es gibt uns noch. Also hoffe ich zumindest. I ain't dead. Ja. Hier in dem Feed taucht bestimmt spätestens im Oktober wieder eine Folge auf. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Servus und Baba. Servus. Tschüss. Jack says fuck you, Tweetbot says I love you, Alex Jones. Jack says fuck you, Coolbots, but he loves Nazis, you know.